Halbstark. Oh baby, baby, halbstark. Oh baby, baby, halbstark. Halbstark nennt man sie. Yeah, yeah, yeah, yeah. Halbstark. Oh baby, baby, halbstark. Oh baby, baby, halbstark. Halbstark nennt man sie. Sie rasen wie du ab durch die Straßen wie du ab. Und die Gassen, wie du wa, wie du wa. Sie sind Menschen leer, wie du wa, wa, wa. Blonde Bienen, wie du wa, mit wa, den langen Haaren, wie du wa, und wa, dem schwarzen Leder, wie du wa, das sie tragen, wie du wa, wa, wa. Halbstark, oh baby, baby, halbstark. Oh baby, baby, halbstark. Halbstark nennt man sie. Die Maschinen, wie du wa, ist alles, was sie haben, wie du wa, heiße Melodien, wie du wa, sie heulen durch die Nacht, wie du wa, wa, wa. Sie rasen, wie du wa, durch die Straßen, wie du wa, und die Gassen, wie du wa, sie sind Menschen leer, wie du wa, wa, wa. Halbstark, oh baby, baby, halbstark. Oh baby, baby, halbstark. Halbstark nennt man sie. Yeah, yeah, yeah, yeah. Halbstark, oh baby, baby, halbstark. Oh baby, baby, halbstark. Halbstark nennt man sie.